Krupp oder die Erfindung des bürgerlichen Zeitalters. Hörspiel von Peter Mertesheimer. Regie Norbert Schäffer. Erster Teil. 47, 48, 49, 50. Ich wünsche Verständlichkeit und Präzision. Jawohl, Herr Krupp. 53, 54, 55. Achtung, Achtung! Hier ist die zentrale Zeitmessung der Fabriken des Herrn Krupp. Die für die Fabriken des Herrn Krupp geltende Zeit ist exakt 6 Uhr. Eine Überschreitung dieser Zeitfestsetzung wird ab einer Überschreitung um 5 Minuten mit einem Lohnabzug für eine Viertelstunde bestraft, bei einer Überschreitung um 10 Minuten mit einem Lohnabzug für eine halbe Stunde und bei einer Überschreitung um eine halbe Stunde mit sofortiger Entlassung. Die Durchsage ist beendet. Das kann verbessert werden. Schließen Sie zunächst die Fenster. Ich bitte um Ihre Anweisungen, Herr Krupp. Notieren Sie. Als erstes. Die Durchsage muss derart formuliert werden, dass sie mit der Bekanntmachung der Strafen beginnt und die Mitteilung der gültigen Zeit an das Ende setzt. Sonst könnte sich ein Schlaumeier womöglich herausreden wollen, dass er die Strafbedrohung wegen des einsetzenden Lärms der Fabriken nicht hat wahrnehmen können. Haben Sie das? Wahrnehmen können. Jawohl, Herr Krupp. Zweitens? Zweitens beenden Sie Ihre Angewohnheit, mir mit einem Zweitens einzuhelfen, nachdem ich ein Erstens Ihrem Eindruck nach vollbracht habe. Jawohl, Herr Krupp. Ich bitte um Verzeihung, Herr Krupp. Es verhält sich nämlich so, dass nur ich selbst wissen und entscheiden kann, wann ich ein Erstens als zu Ende geführt betrachte und mit einem Zweitens beginnen möchte. Haben Sie das? Beginnen möchte. Jawohl, Herr Krupp. Zweitens. Eine Platzierung der Uhrzeit an das Ende der Durchsage ist auch deshalb sinnvoll, weil bei der jetzigen Reihenfolge bereits 7 Sekunden der Arbeitszeit verbraucht werden. 7 Sekunden macht bei einer Belegschaft von insgesamt, 32.849 Leute gegenwärtig. 7 mal 32.849 Leute macht 63, 6, 28, 2, macht 229.943 Sekunden. Durch 60 macht 3, bleiben 4, macht 3.832 Minuten. Durch 60, 63,8, macht rund 64 Stunden, die meinen Fabriken verloren gehen, bevor überhaupt die Arbeit begonnen hat. Haben Sie das? Verloren gehen, jawohl, Herr Krupp. Dann schreiben Sie es ins Reine und legen es mir zum Abzeichnen vor und schicken Sie mir den Anton. Und sagen Sie ihm, dass er den Gaul gleich mit sich führen soll und ebenso die Pfanne. Haben Sie das? Ins Reine zum Abzeichnen, der Anton und der Gaul und die Pfanne gleich mit. Ich habe Grund zu der Annahme, dass der heutige Tag ein großer Tag werden wird. Ein großer Tag für meine Fabriken, für die Deutschen und für die Welt. Also beeilen Sie sich mit der Ausführung. Den Anton, den Gaul und die Pfanne in dieser Reihenfolge und unter Beeilung. Jawohl, Herr Krupp. Halten Sie noch einen Moment ein und hören Sie auf die Uhren. Was fällt Ihnen auf? Nichts Besonderes, Herr Krupp. Es gibt eine Abweichung. Eine der Uhren erlaubt es sich, ihren eigenen Gang zu gehen. Irgendeine der Uhren erlaubt sich eine Eigenwilligkeit, die einzig dem Menschen zusteht, nicht aber einer mechanischen Einrichtung. Gehen Sie schon, gehen Sie schon. Ich werde die Ungehorsame herausfinden und zur Raison bringen. Und im Übrigen halten Sie sich zur Verfügung. Herein. Guten Morgen, Herr Krupp. Guten Morgen, Anton. Ah, der Falbe. Hat es einen besonderen Grund, dass du den Falben ausgewählt hast? Er wird bald Apfeln nehme ich an. Da Herr Krupp es heute eilig hat, habe ich mir gedacht, dass es gut wäre, wenn ich mit einem Gaul komme, der bald abfüllen wird. Das ist klug gedacht, Anton, aber es ist wiederum auch nicht vollkommen klug. Es könnte verbessert werden. Das gilt für die meisten klugen Gedanken, dass sie durchaus noch klüger werden könnten, na? Na? Ich hatte nur den, Herr Krupp. Und ich war schon sehr zufrieden, dass ich ihn hatte. Einen anderen Gedanken habe ich jetzt nicht. Ich will es dir zeigen, Anton. Du hast dir gedacht, dass ich es heute eilig habe mit den Pferdeäpfeln. Das ist richtig, aber es ist nur ein erster Schritt. Du hast den Falben ausgewählt, von dem du glaubst, dass er bald abfüllen wird. Das erscheint zunächst als zweiter Schritt ebenfalls richtig, aber es ist wiederum auch nicht vollkommen richtig. Vollkommen richtig wäre es, wenn du statt des Glaubens ein Wissen hättest. Verstehst du mich, Anton? Nein, Herr Krupp. Wenn du wüsstest, wann der Falbe abfüllen wird. Wenn du mir verlässlich sagen könntest, hier ist der Falbe, er wird Ihnen die gewünschten Äpfel in 3 Minuten geben. Oder in 3 bis 5 Minuten oder in 5 bis spätestens 8 Minuten. Dass du weißt, wovon du redest und es nicht nur glaubst. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, Herr Krupp. Aber es ist nicht möglich, Herr Krupp. Ein Pferd apfelt nun einmal, wann ihm danach ist. Das ist seine Natur, wenn Sie erlauben. Nein, Anton, das erlaube ich nicht. Die Natur, die Natur. Ich wünsche nicht, dass die Natur als Ausrede benutzt wird. Die Natur als solche ist immer dumm und launisch. Sie muss erzogen werden, wenn man seine Freude an ihr haben will. Ich bin ganz entschieden der Auffassung, dass auch die Natur sich den Wünschen des Menschen fügen wird, wenn der Mensch nur geschickt und einfühlsam genug vorgeht. Haben Sie mitgehört? Mit Verlaub, Herr Krupp. Haben Sie auch mitgeschrieben? Mit Verlaub, Herr Krupp. Dann schreiben Sie es ins Reine. Eine Überlegung, so klug oder unklug sie auch sein mag, erlangt erst dann eine Bedeutung, wenn sie geäußert wird. Ebenso erlangt eine Äußerung, so klug oder unklug sie auch sein mag, erst dann eine Bedeutung, wenn sie aufgeschrieben wird. Ebenso erlangt ein Aufgeschriebenes, so klug oder unklug es auch sein mag, erst dann eine Bedeutung, wenn es in eine Reinschrift gebracht worden ist und auf solche Weise sich der Welt und der Nachwelt darstellen kann. Haben Sie das mitgeschrieben? Mit Verlaub, Herr Krupp. Dann schreiben Sie es ins Reine. Jawohl, Herr Krupp. Jetzt zu dir, Anton. Ich beauftrage dich hiermit, eine Methode zu ersinnen, mit der man auch ein Pferd zur Pünktlichkeit erziehen kann. Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit würden auch der Natur gut anstehen. Du wirst dich mit dieser Aufgabe beschäftigen und mir zu gegebener Zeit Vorschläge machen. Hast du mich verstanden, Anton? Jawohl, Herr Krupp. Er apfelt, Herr Krupp. Möchten Herr Krupp die Früchte selbst ernten oder möchten... Nun reich mir schon die Pfanne, ehe die Essenzen womöglich noch verfliegen. Anton? Ja, Herr Krupp? Habe ich das richtig gehört? Dass du mich eben gefragt hast, ob ich die Früchte selbst ernten möchte? Jawohl, Herr Krupp. Ein anderes Mal hast du gesagt, wie ich mich erinnere, frisch gepflückt, Herr Krupp. Ist das ebenfalls richtig? Jawohl, Herr Krupp. Ich nehme an, dass du dir Mühe gibst, mich dadurch mit einem witzigen Wort zu unterhalten. Das ist gewiss gut gemeint von dir, aber ich bin es durchaus schon zufrieden, wenn du nur deinen Dienst ausübst, ohne weitere Verzierung. Es genügt also, wenn du mir die Pfanne reichst und dabei sagst, na, na? Bitte sehr, Herr Krupp. Darauf sage ich, danke, Anton. So tragen wir den Umgangsformen Rechnung und verschwenden doch keine Zeit. Ah. Wie viele Züge habe ich getan? 3 volle Atemzüge, Herr Krupp. Dann soll es genug sein für den Morgen. Wenn die Äpfel frisch vom Pferd kommen, kann es nach meiner Erfahrung geschehen, dass ihr Duft die Lunge verklebt, anstatt sie zu weiten. Wie überall ist auch hier das Übermaß nicht die Verbesserung des Guten, sondern dessen Verminderung. Hitler, was drücken Sie sich denn hier rum? Ich möchte Zuschauer sein, wenn es Sie nicht stört. Und bei was möchten Sie zuschauen? Das möchte ich in Anwesenheit von Bediensteten nicht aussprechen, wenn Sie erlauben. Sie haben es doch sonst so mit den Bediensteten, Hitler. Solange es nützlich ist, Krupp, da halte ich es wie Sie. Bei was Sie zuschauen wollten? Ich wollte mich darüber informieren, wie eine Schlacht gewonnen wird und wie anschließend ein Reich gegründet wird. Ich habe darüber zwar meine eigenen Vorstellungen, aber man soll ja von der Geschichte lernen. Nennen Sie es Quellenstudium. Ich verstehe. Sie möchten irgendwann selbst eine Schlacht schlagen und ein Reich gründen. Da haben Sie sich aber viel vorgenommen. Noch viel mehr, Krupp, als Sie sich vorstellen können. Aber natürlich erst, wenn ich historisch dran bin. Historisch sind Sie mein Vorarbeiter, Krupp. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Krupp, aber die Geschichte kennt nun mal keine Sentimentalitäten. Würde sie sonst jemand wie mich hervorbringen? Es wäre zu einer anderen Zeit vielleicht durchaus amüsant, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss mich jetzt auf meine Aufgaben vorbereiten. Sie wissen ja offenbar selbst, dass es recht bedeutende Aufgaben sein werden. Und Sie sind ja auch noch gar nicht dran, nicht wahr? Das heute zu gründende Reich wird das erste, dann kommt ein zweites und dann komme ich dran, mit dem dritten Reich. Sie haben mich gefragt, ob Sie stören. Ja, Sie stören. Ich weiß, das ist mein Schicksal. Aber ich muss stören. Das ist der Auftrag, den mir die Geschichte gegeben hat. Und ich gebe Ihnen den Auftrag zu verschwinden oder ich lasse Sie hinauswerfen. Ich weiß, wann ich zu gehen habe, aber ich komme wieder. Sie werden mich nicht los. Sie werden mich nie los. Und es wird sogar die Zeit kommen, Krupp, wo Sie ohne mich nicht leben können. Wo Deutschland ohne mich nicht leben kann. Wenn das tatsächlich einmal der Fall ist, soll es eben sterben. Anton, begleite ihn hinaus. Ich brauche keine Begleitung. Ich bin alleine gekommen. Ich werde alleine gehen. Ich bin alleine. Inmitten meines Volkes bin ich allein. Das ist nicht Ihr Volk. Freilich ist es das noch nicht. Es kennt mich ja noch gar nicht. Aber es wird mich kennenlernen. Mein König, Herr Feldmarschall, Herr von Bismarck, darf ich Sie führen? Darf ich Sie melden? Anton? Sagen Sie den Herren, Sie sollen Ihr Reich getrost gründen. Aber es wird nicht von Dauer sein. Ihres aber, nehme ich an. Meines, ja. Ich werde es das tausendjährige Reich nennen. Tausend? Alle Wetter. Bis dann also, Herr Hitler. Sie werden noch an mich denken. Sie werden noch an mich denken. Nun gib er schon Ruhe. Dies ist ein historischer Tag. Und ich wünsche nicht, dass er mit aufgeregtem Geschrei begonnen wird. Hier entlang, nicht wahr? Er wird sich unser Kommen ja wohl bereits ausgerechnet haben, Ihr Herr Krupp. Bismarck, Moltke, nur nicht geniert. Morgen, Krupp. Sie erlauben doch, dass wir zu so früher Stunde bei Ihnen eindringen. Mein König, Fürst von Bismarck, Graf von Moltke, es ist mir eine Ehre. Was kann ich für Sie tun? Nichts Geringes, Krupp. Sie können dem Deutschen Reich beweisen, dass Sie ein Patriot sind. Was haben Sie denn, Bismarck? Hören Sie doch auf, mich am Ärmel zu zupfen. Bitte um Verzeihung, mein König. Aber das Deutsche Reich haben wir ja noch gar nicht. Wir wollen es doch erst gründen. Ach Sie! Nehmen Sie es doch nicht immer so genau. Ob Sie ein Patriot sind, habe ich Sie gefragt, Krupp. Ob nun mit oder ohne das Deutsche Reich. Ja, mein König. Na, das ist doch ein Wort, was, Bismarck? Ob er es beweisen kann. Ach, Sie immer mit. Ich vertraue dem Mann. Aus! Moltke, wo haben Sie denn jetzt Ihre Franzosen? Sie haben mir doch versprochen, dass wir heute die Franzosen schlagen. Sie hören jetzt mal weg, Krupp. Das ist nichts für Bürgerliche. Was jetzt kommt, das ist Staatskunst. Meinetwegen können Sie ja lauschen, aber gefälligst so, dass ich es nicht merken muss. Also, Moltke? Dort drüben, mein König. Sie können sie an der Trikolore erkennen. Ah, die sieht hübsch aus, diese Trikolore. Bismarck, warum haben wir nicht auch sowas Hübsches für unser Reich? Weil wir es noch gar nicht gegründet haben. Sie immer mit Ihrer historischen Reihenfolge. Irgendwie merkt man Ihnen doch an, dass Sie aus dem Landadel stammen, Bismarck. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt man beim Landadel. Ich frage mich allmählich, ob ich nicht doch lieber ein einfacher König bleiben soll. Was meinen Sie, Krupp? Zu was, mein König? Ich sollte doch weghören. Jetzt machen Sie mich närrisch, Krupp. Sie haben doch gelauscht. Ob ich wirklich das Kaiseramt anstreben sollte, was es da für einen Grund geben könnte. Wenn Sie Kaiser wären, müsste ich Majestät zu Ihnen sagen, beispielsweise. Das ist doch mal ein guter Grund. Sie verstehen mich, Krupp. Moltke, wir fangen an. Was schätzen Sie, wie viele es sind? 120.000 bis 130.000 Mann. Und wie viele davon müssen wir vernichten, bis sie sich als besiegt erklären? Man rechnet ein Viertel im Allgemeinen. Wenn ein Viertel einer Armee tot ist, geben die noch Lebenden drei Viertel gerne auf, wenn Ihr Befehlshaber es Ihnen erlaubt. Ein Viertel von 120 bis 130. Bismarck, Sie sind doch so gut im Rechnen. Wie viel Tote macht ein Viertel von 120 bis 130? 30.000. Rund. 30.000 Tote? Das ist eine ganze Menge. Finden Sie nicht auch, Bismarck? Wenn man ein Reich gründen will, sind 30.000 durchaus preiswert. Die Geschichte kennt höhere Kosten. Naja, So gesehen? Wenn sich bei den Überlebenden ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit einschleicht, genügt oft auch schon ein Fünftel zur Kapitulation. Hochinteressant. Bismarck, wie viel sind ein Fünftel von... Ach was, lassen Sie, schließlich sind es ja nicht unsere Krupp. Mein König, zu Ihrer Verfügung. Sie haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, sich um das Vaterland verdient zu machen. Was ist denn jetzt schon wieder Bismarck? Wir haben doch noch gar kein Vaterland. Wie soll man denn eines erringen, wenn Sie einen dabei dauernd unterbrechen? Also nochmal, Krupp. Wir sind heute zusammengekommen, um gegen die französischen Truppen unter Kaiser Napoleon III. Eine Schlacht zu schlagen, die als Schlacht von... Moltke, wie nennt sich diese Gegend hier? Sedan. Der Ort dort drüben heißt Sedan. Die als Schlacht von Sedan in die Geschichtsbücher eingehen wird. Klingt gut. Schlacht von Sedan. Was, Bismarck? Für die Geschichtsbücher meine ich. Über die militärischen Aspekte steht mir kein Urteil zu, aber in phonetischer Hinsicht habe ich keine Bedenken. In phonetischer Hinsicht? Ihre Formulierungsgabe ist einfach großartig, Bismarck. Und was Sie angeht, Krupp, Sie dürfen später sagen... Ich bin dabei gewesen. Es ist mir eine große Ehre, mein König. Und vorher dürfen Sie uns mit Kanonen beliefern. Ich brauche Kanonen, mit denen man rund 30.000 Leute totschießen. Sagen wir Franzosen. Das ist doch nun egal, wenn sie tot sind, ob das nun mal Franzosen waren oder... Tot ist tot. Und totschießen ist totschießen. Sagen wir kampfunfähig. Zum Zwecke einer Kapitulation reicht auch einfache Kampfunfähigkeit. Und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit steigt bei den noch Unversehrten beim Anblick der Kampfunfähigen umso schneller, wenn ich mir diesen Hinweis erlauben darf, mein König. Haben Sie gehört, Krupp? Die Aufgabe heißt, 30.000 Franzosen kampfunfähig machen. Können Sie uns dabei behilflich sein? Zu Ihren Diensten, mein König. Mit Freuden, mein König. Wenn Sie mein neuestes Angebot prüfen wollen, ich hätte hier zufällig zur sofortigen Verfügung... Hab ich es nicht gesagt? Er hat sich vorbereitet. Der gute Mann hat alles vorausgesehen und hat sich vorbereitet. Gib es zu, Krupp, dass Sie sich heimlich und in aller Stille auf den Tag vorbereitet haben, wo wir die französische Armee schlagen und ein deutsches Reich gründen wollen. Und dass dazu gute Kanonen gebraucht werden. Selbstverständlich habe ich mich darauf vorbereitet, mein König. Haben Sie das gehört, meine Herren? Selbstverständlich, sagt er, hat er alles vorbereitet. Ich möchte wetten, dass er sogar eine Preisliste vorbereitet hat. Also wirklich, Bismarck, jetzt seien Sie doch nicht so säuerlich. Sie sind ja wie ein eingelegter Hering. Also, Krupp, was können Sie uns empfehlen? Was ich hier habe, sind alles Neuentwicklungen. Ein 4-Pfünder, ein 6-Pfünder, ein 24-Pfünder. An Feuerkraft, Feuergeschwindigkeit und Reichweite ist jedes Geschütz jedem französischen Geschütz überlegen. Die Preisliste, mein König. Herr General, Herr Außenminister. Der kriegt keine. Der muss jetzt seine Depesche schreiben. Nennen Sie die eigentlich auch nach Sedan? Wegen der Geschichtsbücher. Sedaner Depesche klingt aber gar nicht gut, finde ich. Emser, dachte ich. Man geht ja davon aus, dass ich zum Kuren in Bad Ems bin. Emser, Depesche. Das klingt so nett, finde ich. Nett soll es ja gerade nicht klingen. Später, für die Historiker, meine ich. Der Franzose weiß ja noch nicht, dass er heute in die Geschichte eingehen soll. Der liest erstmal bloß den Inhalt und den findet er dann bestimmt nicht nett. Trefflich. Dann an die Arbeit, Bismarck. Meine Güte, Krupp, diese Preislisten. Sie nehmen es ja wirklich von den Lebendigen. Wenn Ihnen meine Erzeugnisse zu teuer sind... Jetzt seien Sie doch nicht gleich eingeschnappt. Was meinen Sie, Moltke? Sie müssen mit den Dingern ja dann schießen. Hier steht an Reichweite jedem bekannten Geschütz überlegen. Um wie viel? Knapp doppelt so weit wie die anderen. Oh, wenn das zutrifft, Grupp, wenn das zutrifft. Gestatten, mein König, dass ich schon mal die Schlachtordnung entwerfe. Entwerfen Sie. Und immer daran denken, je schneller wir die 30.000 weggeputzt haben, umso besser für das künftige Deutsche Reich. Krupp, diese Reichweite scheint ja das Beste zu sein an Ihren Kanonen. Heißt das, die Franzosen müssen mit ihren Kanonen näher an uns ran, als wir an sie? Wir können weiter wegbleiben und ihnen trotzdem eins überbraten? Das ist die Idee, mein König. Krupp, Sie gefallen mir, Krupp. Wenn das stimmt, schlage ich in Zukunft alle Schlachten nur noch mit Ihnen. Moltke? Wenn Sie wollen, können Sie schon mal Ihre Bestellung aufgeben. Machen Sie schnell, ehe der Bismarck wieder dazwischen geht. Ich brauche 162 Vierpfünder. 162 Vierpfünder. 250 Sechspfünder. 250 Sechspfünder. 115 24-Pfünder. 115 24-Pfünder. Das macht ja... Bismarck, haben Sie etwa mitgerechnet? 1.430.000 Goldmark macht das. Um Himmels Willen, Krupp! Sie ruinieren ja das Deutsche Reich, bevor es überhaupt gegründet worden ist. Bieten Sie ihm 1 Million pauschal. Bismarck, halten Sie sich zurück. Ich bin einverstanden. Als Patriot bin ich... Einschließlich Granaten. Bismarck! Na schön, einschließlich Granaten. Aber nur für diese Schlacht. Für alle künftigen Schlachten gilt der Listenpreis. Herr General, ich könnte dann liefern, wenn es beliebt. Wenn es beliebt, trefflich. Das flutscht, was, Bismarck? Er ist vorausschauend, der Herr Krupp. Wenn wir heute tatsächlich die Ausgangsposition für ein deutsches Reich zustande bekommen, wird es ja ein guter Kunde sein für ihn, nicht wahr? Weil so ein Reich ja naturgemäß viele Feinde haben wird, nicht wahr? Und deswegen viele Kanonen braucht. Ich möchte ja nur darauf hinweisen, dass Herr Krupp ein starkes Motiv hat, patriotisch zu sein. Haben wir doch alle, Bismarck. Ich will Kaiser werden, Sie wollen Reichskanzler werden, Herr Moltke will es vom Feldmarschall zum Generalfeldmarschall bringen, oder? Hier ist der Text für die Depesche, mein König. Das ist Ihre Depesche, Bismarck, und das soll sie gefälligst auch bleiben. Bringen Sie doch nicht die ganze Geschichtsschreibung durcheinander. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Haben Sie auch ein paar Invektiven eingeflochten, die der Franzose auf keinen Fall hinnehmen kann? Also ich würde dem Absender sofort nach der Lektüre den Krieg erklären. Prächtig. Wie sagt nochmal der Landadel in solchen Situationen, Bismarck? Kaltes Blut und warme Unterhosen. Richtig. Depeschieren Sie das am besten gleich mit. Und dass wir sowieso die doppelte Reichweite haben. Melde meinem König, dass die Geschütze in Stellung gebracht sind. Danke, Moltke. Gleich geht's los, denke ich. Sie können gehen, Krupp. Zivilisten haben hier jetzt nichts mehr zu suchen. Ich weiß, mein König. Nur die Rechnung. Ob mein König wohl noch rasch die Rechnung abzeichnen würde? Sie haben ja Nerven. Hier wird gleich das künftige Schicksal Europas entschieden. Und Sie kommen mir mit einer Rechnung. Das Schicksal Europas besteht nun einmal aus Rechnungen, mein König. Sie sind mir einer. Der Franzose gerät in Erregung, mein König. Wie ich es vorgesehen habe. Darf ich Feuerbefehl geben? Erst müssen die doch losschießen, sonst ist doch der Witz weg. Haben Sie eine Deckung für uns vorbereitet, Moltke? Eine Deckung für uns wird nicht nötig sein, mein König. Ich hoffe, Sie irren sich nicht, Krupp. Schon im Interesse der späteren Geschichtsschreibung hoffe ich, dass Sie sich nicht... Zu kurz! Zu kurz! Und Sie meinen, wir kriegen Sie von hier aus am Schlawittchen, Krupp? Das wäre ja nun wirklich mal praktisch. Was, Bismarck? Jetzt sind Sie dran, Moltke! Feuer! Klang er fast. Wie ein ganzes Regiment klang das ja fast. Das war ein Regiment, mein König. Zu Aven. Als erstes schicken sie immer zu Aven. Das ist aber wiederum auch mal praktisch, dass er nicht gleich seine Franzosen vergeudet, der Napoleon, sondern fürs Grobe erstmal zu Aven nimmt. Wieso gehorchen die ihm eigentlich, wenn es gar keine Franzosen sind? Sie kennen sich doch aus mit den Ausländern, Bismarck. Weil sie ihm gehören. Sie kommen aus seinen afrikanischen Besitzungen. Und die nimmt er dann her fürs Grobe erstmal. Das ist wirklich praktisch, Bismarck. Erinnern Sie mich daran, dass wir uns dann auch eine afrikanische Besitzung anschaffen, ja? Das wird so einfach nicht sein, mein König. Und zwar mit Zuaven, am besten, weil die ja schon gelernt haben zu gehorchen. Das wird so einfach... Herrgott doch mal, Bismarck! Was ist schon einfach auf dieser Welt? Die Kanonen von Herrn Krupp anzuschaffen, war ja auch nicht einfach. Und jetzt haben wir sie und schießen dem Napoleon seine ganzen Zuaven weg. Und er kann uns nichts mit seinen blöden Kanonen. Ha! Das war bestimmt schon wieder ein ganzes Regiment. 2, mein König. Die Zuaven hätten wir jetzt. Jetzt machen wir uns an die Franzosen selbst. Richtige Franzosen, Moltke? Wie viele Regimenter müssen wir von ihnen erwischen, bis die 30.000 voll sind? Wenn mein König sich einen Moment gedulden, bis ich die Zahl herausgefunden habe. Der Kaiser Napoleon hat in den letzten Monaten umgruppiert, bin ich unterrichtet worden. Wenn das so weitergeht, wird ihm die ganze Umgruppiererei auch nicht mehr lange helfen. Seine Reichweite hätte er besser umgruppieren sollen. Was, Krupp? Wenn ich erinnern darf, mein König, die Rechnung zum Unterschreiben. Hier bitte, mein König. 30.000 Leichen. Das wird ja vielleicht einen Gestank geben. Danke, Krupp. Ihre Rechnung wird bevorzugt erledigt und ich hoffe, dass Ihr diesbezüglicher Patriotismus anhält. Sie können sich ab sofort als bedeutender Teil der deutschen Geschichte begreifen. Wir gehen jetzt näher an die Franzosen ran, mein König. Seine Geschütze, einschließlich der Bedienungsmannschaften, sind im Wesentlichen außer Gefecht gesetzt. So geht's. Da hätte der Napoleon besser auf einen Krupp sehen sollen, anstatt dass er sich mit Schwarzen aus Afrika vertrödelt. Was die Toten betrifft, so hätten wir der französischen Seite jetzt 24.126... Haben Sie mitgezählt? Ich bin Kaufmann. Ich zähle immer mit. Haben Sie gehört, Bismarck? Der Herr Krupp zählt auch immer mit, genau wie Sie. Sie könnten sich ja zusammentun. Ich ziehe es vor, unsere Mittel zu zählen, nicht irgendwelche Leichen. Nicht so hochmütig, Bismarck. Es sind auch Ihre Leichen. Moltke, riechen Sie das auch? Kommt das von den Franzosen, dass die so stinken? Ein Krieg stinkt nun mal immer, mein König, unabhängig von der Nationalität. In diesem Falle sind es die toten Franzosen, von denen der Gestank ausgeht. Aber wenn das Glück sich wenden würde und etwa auf unserer Seite Leichen in größerer Stückzahl anfielen, wäre der Gestank doch der gleiche. Sie finden das Phänomen beispielsweise auch bei Ratten, denen ein Gift gegeben worden ist oder die sonst wie zum Sterben veranlasst werden und die dabei einen ganz ähnlichen, an Ammoniak erinnernden Geruch ausströmen. Keine Einzelheiten, Moltke. Mir wird ja ganz schlecht bei Ihrem Vortrag. Ob wir nicht mal eine Pause machen sollten mit dem Beschießen, dass die erstmal ihre Leichen wegräumen und die restlichen 5000... Wie viele fehlen uns noch an den 30, Grupp? 5.437 nach dem jetzigen Stand. 36, 35, das waren gleich drei auf einmal, die es zerrissen hat. 31. Eine Pause, habe ich gesagt. Und die restlichen machen wir dann anschließend tot, wenn wir uns alle ein wenig erfrischt haben. Das geht ja dann ganz schnell, wie uns Herr Krupp gerade berichtet hat. Es macht für den Franzosen natürlich nicht gerade einen guten Eindruck, wenn wir mitten in der Schlacht eine Pause machen. Der Franzose könnte denken, dass wir verzagen und neuen Mut schöpfen, den wir dann nach der Pause dann wieder mit Mühe schwächen müssen. Wenn ich die Herren darauf hinweisen darf, dass sich ein Franzose mit einer weißen Fahne nähert. Feuer einstellen. Na also, Moltke, na also. Wollen die vielleicht ebenfalls eine Pause machen? Sie schicken einen Parlamentär. Ein Parlamentär? Haben Sie gehört, Bismarck? Mir ist noch nie ein Parlamentär geschickt worden und schon gar nicht von einem französischen Kaiser. Ich bringe eine Botschaft seiner Majestät, Kaiser Napoleon III. Wird aber auch Zeit. Was fuchteln Sie denn dauernd mit dem Säbel da rum? Da es seiner Majestät nicht vergönnt war, gemeinsam mit seinen Truppen zu sterben, bleibt ihm nur, Ihnen seinen Degen überreichen zu lassen. Danke. Sein Degen? Das ist... Haben Sie das gewusst, Bismarck, dass man in solchen Fällen seinen Degen schickt? Das ist Lebensart. Und sonst? Lässt er uns nicht auch was ausrichten? Seine Majestät schlägt Ihnen einen dauerhaften Frieden vor. Härtere Maßnahmen würden nur erneut heftige Leidenschaften zwischen unseren Völkern erwecken. Sonst nichts? Das kommt mir ja ziemlich windig vor. Elegant, aber irgendwie windig. Französisch eben. Was meinen Sie? Erstmal zum Militärischen. Moltke? Nach Lage der Dinge können wir wohl bedingungslose Kapitulation verlangen. Sagen Sie Ihrem Kaiser, dass wir seine bedingungslose Kapitulation verlangen. Bismarck? Sowie 5 Milliarden Franc Kriegsentschädigung. Sowie 5 Milliarden Franc Kriegsentschädigung. Na, das läuft ja. Haben Sie auch eine Wunschgruppe, wo wir schon mal dabei sind? Ich bin so frei. Die Abtretung von Elsass-Lothringen. Haben Sie gehört? Und die Abtretung von Elsass-Lothringen. Sagen Sie ihm das, Sie können gehen. Und einen schönen Gruß auch. Und fragen Sie ihn, wo er seine Fahnen nähen lässt. Na, Bismarck, was meint die Geschichtsschreibung? Dort geht eine sterbende Dynastie. Die französische Kapitulationsurkunde wird die Geburtsurkunde des Deutschen Reiches werden. Ihre Formulierungsgabe trefflich, ganz trefflich, Bismarck. Kommen Sie, das ist ein Tag, der gefeiert werden muss. Das war gute Arbeit, Krupp. Das wird Ihnen das Deutsche Reich nicht vergessen. Sagen Sie, was soll ich denn mit Elsass-Lothringen? Dort hat der Franzose seine Rohstoffe, seine Kohle, sein Erz und dann hätten wir sie. Verstehe. Schlau, wirklich schlau, Krupp. Ich bin Fabrikant. Ein Schlingel sind Sie, dass Sie noch mehr Kanonen mit den Rohstoffen von den Franzosen... Aber gegen wen wollen wir denn dann schießen? Der Franzose kann ja dann nicht mehr, weil wir ihm ja das Erz und die Kohle weggenommen haben. Dann verdienen Sie ja gar nichts mehr. Ich denke, Frankreich wird sich seine Rohstoffe irgendwann zurückerobern wollen. Und dann verdiene ich wieder. Sie sind mir einer, Sie sind mir einer, also so ein Schlingel. Dann bis bald, Krupp. Ich muss jetzt zur Reichsgründung schreiten. Sie können ja noch ein bisschen Leichen zählen, wenn Ihnen der Gestank nichts ausmacht. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Meine Herren! ...24.815... Wie das hier aussieht. 20, Ich habe mir gleich gesagt. 25. Bertha habe ich mir gesagt, wenn die hohen Herren gleich zu dritt anrücken, das gibt Dreck. 45. Was die Menschen alles an Blut in sich haben. 50. Und alles die gleiche Farbe. Ob es nur ein französisches oder ein deutsches oder von einem Neger ist. 55. Alles die gleichen Flecken. Die kriege ich doch nie wieder weg. Alle Flecken gehen wieder weg. Die Welt ist voll mit Flecken, die irgendwann wieder weggegangen sind. Trotzdem, ich tue jetzt erstmal einen Teppich drüber. 85. Da bist du stolz, Krupp, was? 90. So viele Tote an einem einzigen Tag. 95. Das hat noch keine andere Kanone der Welt zu Wege gebracht. 200. Waren die Herrschaften zufrieden mit dir? 205. Ist ja zum Fürchten, wenn man bedenkt, wie wenig mal von einem übrig bleibt. 25.276. Doch, die Herrschaften waren zufrieden mit mir. Macht 9, bleiben 2. Aber sie haben auch allen Grund dazu. 39,99. Weniger als 40 Mark haben sie aufwenden müssen für jeden, der da liegt. Das ist ja nun, weiß Gott, ein billiges Vergnügen, wenn man bedenkt, dass sie sich dafür ein ganzes Reich und eine Kaiserkrone zusammengeschossen haben. Irgendwann wirst du eine Kanone konstruieren, da reicht ein Schuss und der Sieger steht fest. Irgendwann, ja. Dann kauft dir aber keiner mehr eine zweite ab. Der Verlierer schon. Der will ja auch wieder Sieger werden. Du gibst keine Ruhe, bevor sie nicht alle tot sind, was? Alle sind nie tot. Der Mensch wächst ja nach. Die Gier wächst nach, die Tollheit wächst nach. Alles wächst. Die Natur ist mein bester Geschäftsfreund. Sie wird immer dafür sorgen, dass meine Kanonen zu essen haben. Und trotzdem bist du nicht zufrieden? Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich störe mich. Ich kann kein Einverständnis mit den Dingen finden. Weil ich die Dinge nicht lassen kann, wie sie sind. Weil es mich treibt, die Dinge besser zu machen. Besser, wenn sie schon gut sind. Und noch besser, wenn sie dann besser sind. Die Dinge kommen mir vor, als seien sie verflucht. Kaum ist eines so, wie ich es haben wollte, erzählt es mir auch schon, wie es mir noch besser vorkommen könnte. Kaum ist das eine da, will schon das nächste an seinen Platz. Die Dinge haben kein eigenes Ziel. Und was kein Ziel hat, hat auch kein Ende. Warum bewegen dich nur die Dinge, Krupp? Warum bewegen dich nicht die Menschen? Die Menschen haben ihre eigenen Ziele und sie haben ihr eigenes Ende. Von den Menschen weiß ich zu viel. Sie sind nicht wirklich zu verbessern. Sie täuschen nur vor, dass sie die Einsicht in das Bessere haben und den Willen zu ihrer Verbesserung. Aber sieht man auch nur einen kleinen Moment nicht hin, werden sie auch schon wieder die Alten. Sie haben kein Geheimnis, die Menschen. Die Dinge werden immer ein Geheimnis haben. Jetzt wird er zum Kaiser gekrönt. Es ist deine Krone, Krupp. Es ist deine Macht, die sie feiern. Es ist dein Reich, Krupp. Sie haben es bloß von dir geliehen. Mach mir ein Kind, Krupp, dass es nie ein Ende hat mit dir. Und bau uns ein Haus, das alle deine Macht sehen können. Ich gebe hiermit Anweisung, auf den Hügeln bei Bredeney, südwestlich von Essen, Land in einer Größe von 50 bis 60 Morgen zu akquirieren. Ausgedehnt genug, um Luft und Blick reinzuhalten. Es soll größtenteils Wald und Park bleiben, aber durchaus kultiviert. Teils aus Nützlichkeitsgründen, teils der Abwechslung wegen für das Auge. Den großen Maßstab wähle ich, um störende Einschnitte fremden Eigentums und unbequeme Nachbarn auszuschließen. Ich habe die Absicht, darauf Folgendes zu errichten. Wohnung, Stallung, Reitbahn, Höfe, Park- und Gartenanlagen, Wasserdruckwerk. Haben Sie das? Ja, Herr Krupp. Verzeihung, Herr Krupp? Bitte. Haben Sie das? Verzeihung, Herr Krupp? Was bitten Sie denn dauernd um Verzeihung? Ich dachte nur, dass das Diktat möglicherweise beendet sein könnte und ich nur zu unaufmerksam war. Sie sind mit der Schnelligkeit meiner Überlegungen in diesem Fall nicht zufrieden, nicht wahr? Sie sind gewohnt, dass ich meine Überlegungen gewöhnlich in einer Geschwindigkeit und Geschlossenheit vortrage, wie es vielleicht bei musikalischen Vorträgen geschieht, nicht wahr? Antworten Sie mir bitte aufrichtig und ohne Scheu. Das trifft zu, Herr Krupp. Dass meine Hand an eine bestimmte Geschwindigkeit Ihrer Ausführungen gewöhnt ist und nun in ein gewisses... Na? Dass meine Hand in eine Art ungeduldiges Zucken geraten ist, wenn ich das so ausdrücken darf. Das ist sehr aufmerksam beobachtet von Ihnen. Aber da ich beabsichtige, ein Haus zu errichten, das nicht nur für heute und morgen, sondern für ewige Zeiten Bestand haben soll und von dem ich mir nichts Geringeres wünsche, als dass es ein Mittel der Lebensverlängerung für mich und die Meinen sein werde, muss Ihre Hand die Verzögerungen, die durch mein Nachdenken entstehen, wohl ertragen lernen. Sind Sie erneut bereit? Jawohl, Herr Krupp. Springbrunnen, Fischteiche auf der Höhe und im Tale, Wildpark, Viadukts über Vertiefungen, Brücken, Weiden an der Ruhr, insbesondere für Pferde. Ist es doch eine Lust, jungen Pferden in der Weide herumspringen zuzuschauen. Haben Sie das? Ja, Herr Krupp. Damit wären meine Gedanken zur äußeren Umgebung des Vorhabens vorläufig niedergelegt. Eröffnen Sie bitte einen zweiten Abschnitt mit meinen vorläufigen Gedanken zum Wohnhaus selbst, schreiben Sie. Was die Kosten des Baus angeht, so will ich alles aufbieten, was ich nach meinen Verhältnissen darf. Wenn ich durch die Annehmlichkeiten des Hauses auch nur ein einziges Jahr länger lebe, so kann ich ja wohl den Gewinn eines Jahres dort aufwenden, selbst wenn ich die Kosten als ein zum großen Teil verlorenes Kapital in Bezug auf Revenue zu betrachten habe. Ich sage nur, ein Gespenst geht um in Europa. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Ach, scheren Sie sich weg, Marx. Es ist doch immer dasselbe mit Ihnen. Ich habe gesagt, was zu sagen war. Und wer Ohren hat, der höre. Das gilt auch und vor allem für Sie, Krupp. Eines Tages wird auch Ihr Stündlein schlagen. Ich sage nur, eines Tages erfolgt die Expropriation der Expropriateure. Eigentlich ein armer Kerl. Seitdem er sich durch die englische Staatsbibliothek gearbeitet hat, wird er immer unverständlicher. Wie will er so eine Revolution machen, wenn er sich nicht verständlich machen kann? Weiß ich auch nicht. Meine Frage war eher rhetorischer Natur. Schreiben Sie. Ich wünsche, dass ein kompaktes Wohnhaus mit starken Wänden errichtet wird, das sowohl dem Komfort der kleinen Häuslichkeit genügt, wie auch ausnahmsweise für eine große Gesellschaft mit ersten Ansprüchen geeignet ist. Das Haus soll sich von allen Zufälligkeiten der Natur und insbesondere den Zufälligkeiten des Wetters abgrenzen und seine Bewohner sowohl vor der Natur als auch vor deren Wettern in Schutz nehmen, wie auch vor Gerüchen oder Geräuschen, die in der Natur vorkommen, im Inneren eines Hauses aber nicht empfunden werden wollen. Als Schutz gegen Sonne, Wind, Kälte, Hitze in Haus und Hof können die folgenden Maßnahmen gelten. Dicke Mauern, Doppelfenster, Jalousien, Wasserheizung, hohe Räume, glatte Formen für Innen und Außen, worin sich nirgendwo ein Tropfen Wasser festsetzen kann, weil dies die Zerstörung veranlassen kann. Weite Korridore, Ventilation durch die Räume und Abschluss der Sonne von oben. Als ein Beispiel für ein zuträgliches Klima im Inneren des Hauses, das sich von dem Klima, das in der äußeren Umgebung nach eigener Laune herrscht, insofern unterscheidet, als es sich der menschlichen Absicht unterwirft, benenne ich meine Wünsche, wenn ich von meinem morgendlichen Ausritt zurückkehre. Ich verlange, dass ich bei der Rückkehr vom Ritt ein Zimmer mit 18 Grad vorfinde, dass ich dann in ein Zimmer mit 16 Grad komme und schließlich in meinem Arbeitszimmer 12 bis 14 Grad vorfinde. Haben Sie das? Ja, Herr Krupp. Auch in anderen Bereichen des Befindens sind schon jetzt Überlegungen anzustellen, wie ein möglichst hohes Maß an Hygiene im Haus eingehalten werden kann, um Ansteckungen und Erkrankungen durch rechtzeitige Bekämpfung von Bakterien und Mikroben, deren Angriffen der Mensch ohne Schutz ausgeliefert ist, solange sie nicht von vornherein energisch abgewehrt werden, zu begegnen. So ist für die Verbindung mit der Küche... Krupp? Keine Störung, bitte. Ich entwerfe gerade unser zukünftiges Haus. Entschuldige, Krupp, ich weiß ja, dass du es auch für mich tust, aber Herr Hitler ist da und bietet seine Beratung. Kein Zutritt, keine Beratung, kein Zutritt, nichts. Er sagt, dass ihm die Vorsehung Zutritt zugesagt hat. Und zwar im gesamten Deutschen Reich und sogar nach Polen hinein und nach Frankreich oder wo immer er einen solchen wünscht. So wie einzig und allein auch die Vorsehung für sein Abtreten. Ach, Krupp, ich werde nicht fertig mit ihm. Gnädige Frau, mein Kompliment für Ihren Widerstandsgeist, aber mit mir wird niemand fertig. Ich schon. Hinaus. Sie machen einen Fehler, Krupp. Die Vorsehung hat mich zum Architekten eines künftigen Deutschland auserwählt. Hörst du, Krupp? Wie soll man mit einem fertig werden, der so redet? Ich kann ja wohl nicht gut etwas gegen die Vorsehung. Ich schon. Ich halte nichts von Ihrer Vorsehung, Hitler. Ich betrachte mich lieber als meine eigene Vorsehung. Für dieses Haus bin ich der Bauherr. Für jeden Bau gilt, nur einer kann das Zentrum sein. Und dieser eine bin ich. Sie sind mein Vorbild, Krupp. Wie Sie denken, wie Sie reden, wie Sie handeln. Nur einer kann das Zentrum sein und dieser eine bin ich. Ich werde das zu meiner eigenen Maxime machen. Erlauben Sie... Lassen Sie Ihre Finger von meinen Plänen. Ihre Pläne, meine Pläne. Seien Sie doch nicht so kleinlich, Krupp. Wenn Männer unseres Schlages Pläne machen, betreffen sie unweigerlich das Schicksal aller Menschen, jedenfalls aller Deutschen. Sie sollten hier einen Aussichtsturm errichten. Lassen Sie gefälligst... Einen was? Wo? Wozu? Einen Aussichtsturm. Hier, auf der Spitze des Daches. Einen Turm, von dem aus man ganz Deutschland überblicken kann. Von dem aus man ganz Deutschland... Das ist nicht dumm, Hitler. Und der wiederum von ganz Deutschland gesehen wird. Zum Zeichen, dass hier ein Krupp wohnt. Zum Zeichen, das ist nicht dumm von dem Mann, Krupp. Verzeihung, Herr Krupp. Soll ich das notieren, Herr Krupp? Ein Turm, von dem aus man ganz Deutschland... Den Teufel werden Sie tun. Wo sind wir unterbrochen worden? So ist für die Verbindung mit der Küche... Hitler, wenn Sie nicht weiter stören, können Sie von mir aus noch für einige Minuten bleiben, wo Sie schon einmal da sind. Suchen Sie sich einen Platz dort im Hintergrund. Im Hintergrund, habe ich gesagt. Wo waren wir? Du hattest gerade etwas über die Küche sagen wollen. Und ich hätte dann noch einen Wunsch, wenn du an den Dienstbotentrakt kommst... Wo wir waren... So ist für die Verbindung mit der Küche... Eine mechanische Vorrichtung zum Transport von Speisen einzurichten, die einwandfrei alle Gerüche der Küche von den Zimmern und Fluren fernhält. Kein Küchendunst darf in das Haus treten oder von außen in die Zimmer oberhalb steigen. An hygienischen Einrichtungen ist das aus England bekannte Waterclosett reichlich an Zahl vorzusehen. Auch für das Personal sollen... Wenn du die Männer und die Mädchen voneinander getrennt halten könntest, also dass du für die Männer einen eigenen Trakt und für die Mädchen einen eigenen Trakt, sodass sie nicht... Auch für das Personal sollen bei Schaffung getrennter Treppenhäuser und Schlafkammern moderne hygienische Badeeinrichtungen in ausreichendem Maß eingerichtet... Wenn ich mir erlauben darf... Dürfen Sie nicht. ...dass rein bevölkerungspolitische Erwägungen es vielleicht umgekehrt sogar geradezu geboten erscheinen lassen, die Geschlechter nicht voneinander zu trennen, sondern sie zusammenzuführen, um eine Fortpflanzung der Deutschen in großer Anzahl zu begünstigen. Halten Sie den Mund, Hitler! Es ist eine Dame an Sie. Sie handeln mit einer offenherzigen Bevölkerungspolitik in Ihrem eigenen Interesse als Fabrikant, Krupp. Insofern eine größere Anzahl deutscher Menschen auch eine größere Anzahl von deutschen Arbeitsleuten bedeutet, was für Sie ein günstiger Hintergrund wäre, um die Löhne zu drücken und die Bereitschaft zum Gehorsam der Gefolgschaft zu fördern. Von einer Verstärkung der zur Eroberung anderer Länder nötigen Armeen einmal ganz abgesehen. Halten Sie gerade mal ein, Hitler. Sie haben da gerade etwas gesagt. Ich habe mir mit Erfolg angewöhnt, bei Ihren Ausführungen eher meinen eigenen Gedanken nachzugehen, als Ihren zu folgen. Aber gerade eben haben Sie etwas gesagt. Ich habe über das Drücken von Löhnen gesprochen und über die Bereitschaft zum Gehorsam... Nein, nein, nein. Von beidem verstehe ich sicher mehr als Sie. Das hätte mich kaum interessiert, was Sie dazu beitragen. Ein Wort. Da war ein Wort, das mir gefallen hat. Die Armeen und deren Verstärkung. Gefolgschaft. Das war das Wort. Ein gutes, altes, deutsches Wort. Danke für die Anregung, Hitler. Wo waren wir? In ausreichendem Maß eingerichtet werden. Absatz. Ich füge meinen Überlegungen abschließend noch einen Abschnitt über die äußere und innere Sicherheit des Hauses hinzu. Schreiben Sie. Zur äußeren Sicherheit des Hauses ist ein Haupttor vorgesehen, sodass es keine willkürlichen Nebeneingänge gibt, außer solchen, wovon der einzige Schlüssel im Hause verbleibt. Dies ist notwendig zur Überwachung der Leute und der Fremden. Haben Sie gut zugehört, Hitler? Mein Ziel ist ohnehin nicht der Nebeneingang. Zur Sicherheit des Hauses in seinem Inneren sind alle Gebäude mit angemessenen Vorrichtungen zu versehen, um ein ausbrechendes Feuer unschädlich zu machen. Ersticken ist zu verhüten durch Abschlüsse mit eisernen Türen. Alle Wände sollen massiv sein und das Gebälk, sowie auch das Dach, soll aus Eisen konstruiert werden. Haben Sie das? Ja, Herr Krupp. Dann schreiben Sie es ins Reine und legen Sie es mir zur Besprechung mit der Bauabteilung wieder vor. Hitler? Ihre Anregung hinsichtlich eines Aussichtsturms werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ihre Redewendung von der Gefolgschaft hat mir gefallen. Sie können jetzt gehen. Mein Sekretär wird Sie zur Tür begleiten. Danke. Ich finde den Weg allein. Ich werde meinen Weg immer allein finden. Ein Ratschlag noch, Krupp. Bauen Sie größer, als Sie es brauchen. Alles, was wirklich bloß nützlich ist, bleibt klein, auch in der Wirkung. Alles, was wirklich bloß gebraucht wird, bleibt ebenso klein, auch in der Wirkung. In der Wirkung auf andere und in der Wirkung auf das eigene Gemüt. Wenn Sie 100 Räume vorgesehen haben, bauen Sie 200 oder 300. Wenn Sie 1000 Quadratmeter vorgesehen haben, bauen Sie 5000 oder 10.000. Nicht nur Ihr Haus wird dadurch erhabener werden, auch Sie selbst werden erhabener werden. Das wollen Sie doch sein, Krupp. Erhaben, einzig, auserwählt, das wollen wir doch alle, Krupp. Dass wir in die Ewigkeit eingehen, oder? Das will ich wohl. Das will ich auch sagen, ohne jedes Zögern und mich dabei nicht unbescheiden fühlen. Ich habe mich immer bestrebt, mich auszuzeichnen, aber nicht durch eitles Herumstehen und faules Geschwätz, sondern durch Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß und gute Arbeit. Das, denke ich mir, wird Gott wohlgefällig sein und dafür wird er mich in seine Ewigkeit aufnehmen. Gott wird am besten verstehen, dass das Gebet, das ich an ihn richte, meine Arbeit ist. Herr Sekretär, zum Diktat bitte. Zur Stelle, Herr Krupp. Ich habe mir einige Gedanken über die Bedeutung der Urzeit für das Menschenwesen im Allgemeinen und das Fabrikwesen im Besonderen gemacht, die ich festhalten möchte, sodass die nach mir kommenden Menschen sie nachlesen können und so Raum gewinnen, sich eigene und gegebenenfalls weiterführende Gedanken zu machen. Sind Sie bereit? Bitte, Herr Krupp. Das Maß aller Dinge ist nicht, wie vielfach irrig angenommen, der Meter, der, wie schon ein flüchtiger Blick nach England oder in der anderen Richtung nach Russland lehrt, mit nur kleineren Nachteilen, aber sonst ebenso gut, haben Sie das? Jawohl, Herr Krupp. Sonst ebenso gut ersetzt werden kann durch den Inch oder das Vers, mit deren Hilfe die Industrie bei den einen sogar in die Welt gebracht wurde und bei den anderen immerhin leidlich ausgeübt wird. Oder etwa gar der Mensch, was immer wieder von mannigfaltigen Wirrköpfen vorgetragen wird, wo doch bereits eine kurze Beobachtung eines beliebigen Tuns eines Menschen... Haben Sie das? Jawohl, Herr Krupp. Eines beliebigen Tuns eines Menschen. Ich habe Sie nicht aufgefordert, meine Worte zu wiederholen, sondern ich habe mich vergewissert, dass Sie der Geschwindigkeit, in der ich meinen Gedanken entwickle, auch beim Notieren desselben entsprechen können. Da dies offenbar der Fall ist, fahre ich fort. Augenfällig sein lässt, dass dieser in aller Regel durch die Abwesenheit auch nur der einfachsten Voraussetzungen eines Maßes, wie zum Beispiel einer Stetigkeit und Verlässlichkeit, gekennzeichnet ist und ihm stattdessen eine enorme Unruhe, Sprunghaftigkeit und Launentum eignet, die ihn als Maß von vornherein untauglich machen, sondern die Zeit. Haben Sie das? Jawohl, Herr Krupp. Haben Sie den darin wohnenden Gedanken verstanden? Nein, Herr Krupp. Noch nicht ganz, Herr Krupp. Ich war vorerst zu sehr mit dem Notieren beschäftigt, als dass ich den Gedanken als solchen schon hätte verstehen können. Ich werde mich aber sogleich bemühen. Später gefälligst. In Ihrer Freizeit gefälligst. Ihre Arbeitszeit dient dem Notieren. Und wenn es sich glücklich fügt, habe ich nichts dagegen, wenn Sie das Notierte zugleich auch verstehen. Ist dies nicht der Fall? Verschieben Sie das Verstehen gefälligst in Ihre freie Zeit. Haben Sie das? Jawohl, Herr Krupp. Sowohl notiert wie auch verstanden, Herr Krupp. Wenn es sich glücklich fügt, wie gesagt. Guten Morgen, Herr Krupp. Ganz frische Pferdeäpfel. Der Rappen heute. Guten Morgen, Anton. Das sollte genügen, Anton. Hast du schon Fortschritte in deinen Überlegungen hinsichtlich der Erziehung des Tieres zur Pünktlichkeit gemacht? Nein, Herr Krupp. Mit was hast du dich, sagen wir, in den vergangenen 5 Minuten beschäftigt? Mit nichts? Ich habe darauf gewartet, dass das Pferd abfällt. Auf etwas zu warten ist keine Beschäftigung. Ich wünsche, dass du ab sofort alle Zeiten, die du bisher als nutzenlose Wartezeiten verbracht hast, mit Überlegungen füllst. Jawohl, Herr Krupp. Danke. Du kannst gehen. Wo waren wir? Das Maß aller Dinge sei die Zeit, hatten sie zuletzt ausgeführt. Ich wünsche keine Zusammenfassung, sondern das Stichwort. Sondern die Zeit. Richtig. Wodurch nun zeichnet die Zeit als Maß sich vor allen anderen denkbaren Maßstäben aus? Erstens. Sie taugt dazu, den durch Arbeit entstehenden Reichtum zu messen. Stelle ich beispielsweise über einen Menschen fest, dass er in der Lage ist, durch seine Arbeit 10 Kilo Stahl einer gewissen Qualität zu erzeugen, so besagt das noch nichts Wirkliches über die Leistung dieses Menschen. Ist da jemand auf dem Belvedere? Herr Hitler. Er hatte mich gebeten, die Aussicht wahrnehmen zu dürfen. Herr Hitler? Die Aussicht? Gebeten hat er. Er wird allmählich ein Dauergast, der Herr Hitler. Dass er gebeten hat, ist freilich neu. Er hat seinen Wunsch, den Aussichtsturm besteigen zu dürfen, damit begründet, dass er es gewesen sei, der Ihnen seinerzeit die Anregung dazu gegeben habe. Eine Anregung ist ebenso wie eine Idee nichts ohne ihre Ausführung. Sicher haben schon Tausende von Menschen Ideen zu dem einen oder anderen Vorhaben gehabt, aber in Erinnerung sind nur diejenigen geblieben, die dem Wort auch die Tat folgen ließen. Dieser Herr Hitler mag ein Mann der großen Worte sein. Als ein Mann der großen Taten ist er mir noch nicht aufgefallen. Morgen, Krupp. Eines Tages werden Sie noch staunen, zu welchen Taten ich fähig bin. Mein Sekretär war im Irrtum, als er Ihnen meinen Belvedere geöffnet hat. Das wird er kein zweites Mal tun. Schade. Wirklich schade. Ich würde Ihnen ein Eintrittsgeld zahlen. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Witzen, Hitler. Ich mache nie Witze. Alles, was Sie von mir hören werden, ist ernst gemeint. Ich bin absolut humorlos. Jetzt sagen Sie mir noch, was Sie von dort oben sehen wollten, und dann lassen Sie mich wieder allein. Ich habe mir ein Bild von Deutschland gemacht. Ah ja. Aus einem besonderen Grund? Deutschland ist ja meine zukünftige Wirkungsstätte, wie ich Ihnen wohl schon angedeutet habe, das Land meiner zukünftigen Taten. Doch, das haben Sie gelegentlich angedeutet. Ich erinnere mich. Und? Gefällt es Ihnen? Ich liebe es. Ich könnte es an mein Herz drücken, so sehr liebe ich es. Ich werde Deutschland mein ganzes Leben weihen und lieben werde ich es. Bis zum Tod. Zu seinem oder zu Ihrem? Das wird das Gleiche sein. Es widerstrebt mir ja, Hitler, Ihnen das zu bescheinigen, aber manchmal haben Sie doch eine durchaus erheiternde Wirkung auf mich. Sie unterschätzen mich notorisch, Krupp. Das Bürgertum neigt allgemein dazu, mich zu unterschätzen, weil es in seinem Bestreben, seinen Reichtum zu mehren, für alles andere dumm und kurzsichtig ist, selbst für seine eigenen Möglichkeiten. Aber auch ich gehöre zu den bürgerlichen Möglichkeiten, Krupp, auch ich gehöre zur deutschen Familie, ob man das will oder nicht. Und das sollte doch wenigstens ein so umfassend interessierter Geist wie Ihrer erkennen. Meinem bisherigen Eindruck nach, den ich von Ihnen habe, sind Sie bloß aufdringlich. Das gefällt mir an Ihnen, Krupp, dass Sie tun, was Sie wollen und dass Sie sagen, was Sie meinen. Ich werde das für mich und meine künftige Position in Deutschland ebenfalls anstreben. Ihr Motorrad ist ebenfalls aufdringlich. Zur Stelle, mein Führer. Rühren! Ihnen mag es aufdringlich erscheinen, dem Volk erscheint es volkstümlich. Es stinkt und knattert. Insofern ist es vielleicht durchaus passend für Sie, Hitler. Warum hat er »mein Führer« zu Ihnen gesagt? Weil ich sein Führer bin, natürlich. Eines Tages werde ich auch Ihr Führer sein. Wir sehen uns wieder, Krupp. Ich brauche Sie, Sie brauchen mich. Wir müssen ja deswegen nicht gleich Freunde werden, wir müssen nur Geschichte miteinander machen. Geschichte machen? Sie und ich? Ich und ein Motorradfahrer. Sie haben ja wirklich ausschweifende Fantasien, Hitler. Wo käme man hin, wenn man die Fantasie nicht ausschweifen lässt? Nirgends käme man hin, weil man stehen bleiben würde. Nur die Ausschweifungen der Fantasie bringen den Menschen in die Zukunft. Das weiß doch keiner besser als Sie. Jedenfalls in dieser Hinsicht sind wir einander ähnlich. Krupp. Ein Anmaßen. Ein Rüpel. Ich möchte jetzt turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Herr Krupp wünscht zu turnen. Das Reck für Herrn Krupp. An die Arbeit. Das Reck ist bereit. Danke, das kann schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das muss schneller werden. Das wird schneller werden. Danke. Sie dürfen jetzt Ihren Verrichtungen nachgehen. Krupp? Wo stecken Sie denn? Krupp? Ach, da. Dass Sie auch immer so weit wie möglich nach oben wollen. Nein, bleiben Sie ruhig, wo Sie sind. Das Deutsche Reich wäre besser dran, wenn es mehr solche fleißigen Turner wie Sie hätte. Können Sie mir mal eine Riesenwelle vorführen? Bedauere, Majestät, ich beherrsche nur die ganz einfachen Übungen. Einfache Übungen zur Aufrechterhaltung der körperlichen Fähigkeiten. Einfache Übungen, keine Riesenwellen. Das fügt sich ins Bild. Ach, Krupp, es gibt Tage, die sollte man schon vor dem Aufstehen aus dem Kalender streichen. Nun kommen Sie schon wieder darunter, Krupp, wenn Sie sowieso keine Riesenwelle zustande bringen. Es sind schlechte Gerüche in der Luft. Meine Belüftungsmaschine hat sich als eine Katastrophe herausgestellt. Wo kühlende Luft sein sollte, gefriert mir gleich die Tinte im Fass. Wo wärmende Luft sein sollte, bringt sie gleich Eier zum Kochen. Wo sie fächeln sollte, stockt sie. Wo sie still verweilen sollte, stürmt sie vorbei. Es tröstet mich fast, Krupp, dass sich auch Ihnen die Dinge einmal widersetzen. Warum bauen Sie nicht auch ein Haus, wie alle anderen es bauen würden? Wenn es in meinem Schloss einmal zieht, lasse ich eben das Fenster schließen. Und wenn es mir zu dumpf wird, lasse ich es wieder aufmachen. Was sind Sie auch so hochfahrend, Krupp, dass Sie sogar noch den Wind dirigieren wollen? Der Wind soll blasen, wo und wie er will. Aber nicht in meinem eigenen Haus. In meinem eigenen Haus erwarte ich Gehorsam und keine Anarchie. Dazu errichtet man ja ein Haus. Dass die Natur mit ihren Launen draußen bleibt. Dass sie ihre ganzen Mikroben und Bazillen und Bakterien oder wie diese unangenehmen Gesellen alle heißen mögen, bei sich behält und nicht an meinem Tisch Platz nehmen lässt. Majestät, machen einen etwas melancholischen Eindruck, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Vielleicht ist das bereits durch eine Bakterie verursacht, die sich hier eingeschlichen hat. Ach, Krupp. Und wäre es so? Wollen Sie eine Bakterie etwa zur Rechenschaft ziehen? Wollen Sie etwa Ihre Kanonen auf Sie richten? Sie könnten ebenso gut Ihre Kanonen auf mein Gemüt richten. Mein Gemüt ist es, das leidet. Darf ich, Majestät, vielleicht frische Pferdeäpfel vorschlagen? Und sei es nur zur Vorbeugung und zur allgemeinen Stärkung. Ich könnte für Majestät ein Pferd kommen lassen, das vor den Augen seiner Majestät abfällt, so dass Majestät sicher sein könnte, dass die wohltuenden Essenzen des Duftes... Majestät? Es gibt Leiden, Krupp, gegen die auch der Pferdeapfel. Majestät? Die Welt gehorcht mir nicht, Krupp. Aber Majestät... Das Volk gehorcht mir nicht. Der Reichstag gehorcht mir nicht. England gehorcht mir nicht. Frankreich, Russland, alles gehorcht mir nicht. Ich muss bitten, wenn ich etwas will. Bitten! Zeigen Sie mir einen, der mir gehorcht, Krupp, wie es sich gegenüber einem Kaiser gehört. Ich, Majestät, beispielsweise. Ach, Krupp. Sie gehorchen mir, weil Sie an mir verdienen. Ich bin Kaufmann, Majestät. Sehen Sie, was ich meine? Der eine ist Kaufmann, der andere ist Industrieller, der dritte ist Großgrundbesitzer oder Handwerker, Zeitungsverleger, Reichstagsabgeordneter, Bühnenintendant, was weiß ich, was für merkwürdige Berufsstände heute alle erlaubt sind. Und keiner will mehr einfach ein Untertan seiner Majestät des Kaisers sein. Jeder nimmt sich selbst wichtig. Jeder will lieber diskutieren, anstatt einfach zu gehorchen. Der Tag ist nicht fern, Krupp, an dem jeder sich für ein Individuum halten wird. Ich sage Ihnen, Krupp, manchmal frage ich mich, wozu ich deutscher Kaiser geworden bin. Aber Majestät, Majestät haben vielleicht einen Anflug von grippaler Erschöpfung. Schon gut, Krupp, ich weiß, was ich weiß. Es ist so, dass ich mir groß vorkomme und wenn ich hinsehe, bin ich klein. Ich glaube, das ist es. Im Kern. Aber Majestät. Oder von Magenverstimmung. Ich rede von Politik. Von Weltpolitik. Dass ich als Kaiser mein Reich für das größte aller Reiche halte. Und wenn ich hinsehe, sind die anderen viel größer. Das schmerzt, Krupp. Das schmerzt mehr als jede Blähung. Wer ist denn das? Er heißt Hitler, Adolf, ein Verrückter. Er behauptet, dass er irgendwann die Nachfolge Ihrer Majestät antreten wird. Sehen Sie, jetzt macht man sich schon Gedanken über meine Nachfolge. Ist er ein Sozi? In erster Linie ein Verrückter, wie gesagt. Er ist gegen die Kapitalisten, aber die Sozis will er ebenfalls totschlagen. Und er selbst nennt sich Nazi. Er will Deutschland unbedingt vergrößern, wenn er dazu die Macht hätte. Alles sehr verworren, meinem Eindruck nach. Obwohl Deutschland vergrößern? Eine durchaus reizvolle Absicht. Habe die Ehre, seiner Majestät meine Reverenz machen zu dürfen. Ich hatte unlängst schon das Glück, Majestät vorgestellt zu werden. Was macht er denn da mit dem Arm? Hat er was? Er verehrt Sie, glaube ich. Zum Zeichen seiner Verehrung hebt er immer den Arm auf diese Weise. Mich möchte er auch verehren, aber ich gestatte es ihm nicht. Gestatten, untertänigst, dass ich Ihrer Majestät meine Hochachtung ausdrücke. Was macht er denn da? Lasse er augenblicklich meine Hand los. Ist er vielleicht geschlechtlich überreizt? Wenn Majestät gütigst erlauben, aus geschlechtlichen Dingen halte ich mich prinzipiell heraus, weil ich meine ganze Kraft uneingeschränkt dem deutschen Volke widmen möchte und das Gebiet der Perversionen überlasse ich ohnehin den Juden. So, naja, wenn er das meint. Aber deswegen muss er mir doch nicht gleich die Hand abbeißen. Er kommt wohl aus dem österreichischen Raum. Na schön. Aber das entschuldigt ja auch nicht alles. Was tut er denn sonst so? Ich bereite mich zunächst darauf vor, Deutschland in eine bessere Zukunft zu führen, dann das angrenzende Europa, dann... Deutschland genügt ja erstmal als Aufgabe, eins nach dem anderen. Halte er mich auf dem Laufenden mit seinen Fortschritten, er kann weitermachen. Danke, gehorsamst, Majestät. Eine Frage noch. Kann er die Riesenwelle... Zu Befehl? Nein, Majestät. Nein? Trefflich, dann übe er sie. Dieses Reck wartet schon den ganzen Tag darauf, dass einer an ihm die Riesenwelle vollzieht. Na, wird's bald? Weiß er nicht, was ein Befehl ist? Ich denke, er will Führer werden. Wie Majestät wünschen. Das zerrt, was? Sie können wieder aufhören, Hitler. Es sieht mit Ihnen doch weniger schön aus, als ich es mir vorgestellt habe. Danke gleichwohl für die gute Absicht. Abtreten, weiter so. Ich danke Majestät für die gütige Aufmerksamkeit. Ich werde Majestät als Führer des deutschen Volkes nicht enttäuschen. Ich weiß gar nicht, was Sie gegen den Mann haben. Der hat doch das Zeug zum... Also, ich weiß nicht so genau, zu was er das Zeug hat, aber zu irgendwas hat er das Zeug. Und er hat nicht diskutiert. Das ist Deutschland, wie ich es mir wünsche. Und dass er es vergrößern möchte. Also, das liegt doch geradezu in der Natur des Menschen, dass er sich vergrößern möchte. Von der Geburt an strebt jeder normale Mensch nach Vergrößerung. Sonst würde er ja immer klein bleiben, nicht wahr? Und wer will das schon? Und wenn er dabei seine Kraft auf die Vergrößerung seines Vaterlandes richtet, anstatt immer nur auf die Vergrößerung seiner eigenen Person. Verzeihen Sie, Majestät. Wenn da mal einer für alle und alle für eine und... Verzeihen Sie, Majestät. Und das Reich machtvoll seine Stimme erhebt, nicht wie viele Männer, sondern wie ein Mann, der durch einen Mund spricht. Was soll ich Ihnen verzeihen? Ich habe einen Vorschlag, wie man der Verstimmung von Majestät beikommen könnte. Ich höre. Was Majestät brauchen, ist eine Kolonie. Oder auch zwei Kolonien. Oder auch drei. Eine... Mit Kolonie meinen Sie... Eine Kolonie? Oder auch zwei oder drei, wie gesagt. Wenn Majestät eine Kolonie hätte, wie andere Majestäten auch... Dann sehe die Welt gleich ganz anders aus. Sie haben gut reden. Das ist doch alles längst verteilt. Glauben Sie vielleicht, uns gibt einer was ab? Sehen Sie mich an, Majestät. Was ich bin, hat keiner mir abgegeben. Alles, was ich bin, habe ich mir genommen. Eine Kolonie. Das wäre... Trefflich wäre das, Krupp. Und eine Flotte. Sonst können Sie ja nicht hin. Eine Flotte? Trefflich, dass ich auch hinkomme... Das ist wirklich trefflich, Krupp. Das klingt ja direkt schon nach einem durchdachten... Also irgendwie direkt durchdacht klingt das. Und eine Seeherrschaft. Eine Seeherrschaft? Das wäre ja was. Auch über die Engländer? Vor allem über die Engländer. Die Engländer liegen sich ja schon rein geografisch quer, wenn Majestät ihren Kolonien einen Besuch abstatten wollen. Weil die besseren Kolonien ja alle südlich von Deutschland liegen und Majestät deshalb gar nicht vermeiden können, England zu umschiffen, um das offene Meer zu gewinnen. Das offene Meer gewinnen? Und nicht immer bloß nach Heringsdorf. Wenn uns das gelänge, Krupp. Und die Engländer uns hinterherwinken müssen. Oder einen Salut ausbringen. Je nachdem, wie viel Respekt die Flotte von Majestät auslösen wird. In jedem Fall können Majestät mittels einer Seeherrschaft den Engländern eine Nase zeigen. Dem Engländer eine Nase? Das ist ein anregender Gedanke. Dazu hält man sich ja eine Flotte, Majestät. Dass die Welt gleich sieht, mit wem sie es zu tun hat. Dass die Welt? Krupp. Ich muss schon sagen, Krupp, Sie denken kühn. Sagen Sie mal, Sie haben dabei doch auch etwas Eigenes im Sinn, hm? Sie haben doch immer auch etwas Eigenes im Sinn, wenn Sie mir einen Vorschlag machen, irgendeinen Vorteil. Ich baue Ihnen die Schiffe, Majestät. Wenn Majestät erlauben, werde ich meine Werft Germania nennen. Tag, Krupp. Ja. Ich erlaube mir, Ihrem Spross meine Aufwartung zu machen und ihm diese Armbinde mit auf den Lebensweg zu geben. Dieses Hakenkreuz wird ihm ein Kompass sein, der ihn sicher durch alle Wirrnisse und Fairnisse leitet. Gnädige Frau, mein Kompliment zu Ihrer gesegneten Niederkunft. Sie sind doch, sind Sie nicht? Tut mir leid, aber im Moment ist mir leider Ihr Name entfallen. Eines Tages wird er Ihnen im Traum geläufig sein. Eines Tages wird er der gesamten Welt geläufig sein. Ich gedenke es, zu Weltruhm zu bringen. Hitler, Adolf, später einmal wird man mich nur den Führer nennen. Er ist harmlos, wenn auf die Dauer auch lästig. Richtig, ja. Irgendwie wird es seine Gründe haben, dass ich nicht gleich auf den Namen kam. Guten Tag, Herr Hitler. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht weiß der Bub Sie ja besser zu würdigen, wenn er erst einmal in einem mündigeren Alter ist. Das ist aber ein nettes Muster, was Sie sich da für die Armbinde ausgedacht haben. Was Sie Muster nennen, wird ebenfalls weltbekannt werden. Nicht heute, aber in zukünftiger Zeit. Die zukünftige Geschichte wird im Zeichen dieses Hakenkreuzes stehen. Glauben Sie mir, ich bin ein Prophet der Geschichte und zugleich der Geschichte voraus. Prophet und voraus? Ach so. Wenn es so ist... Strammer Bengel, Ihr Bengel. Hoffentlich macht er Deutschland Ehre, darf ich ihn mal nehmen. Ich gelte als kinderlieb. Du. Ich glaube, ich kann ihn nicht leiden, Krupp. Er hat sowas Gepresstes. Aber er ist wohl recht zielstrebig, habe ich den Eindruck. Doch, zielstrebig ist er. Kann es vielleicht sein? Ich glaube, ob Sie das Balg vielleicht wieder an sich nehmen. Was haben Sie denn? Nichts, es ist nur, ich glaube, also das greift ja um sich wie eine Seuche. Was reden Sie denn da? Es fällt mir schwer, Ihnen das zu sagen, aber das wird mal kein Krupp. Ach, und was dann? Ein Homo, fürchte ich. Glauben Sie mir, wenn mich nicht alles täuscht, wird das mal ein Homo. Ich habe einen Blick für Perversion, Juden, Marxisten, Homos. Ein Blick, und ich weiß es. Sie können von Glück sagen, dass ich noch nicht an der Macht bin, aber vielleicht reißt er sich ja noch zusammen und wenn nicht, kann er von mir aus in meine SA eintreten. Herr Krupp, Ihre Majestät Kaiser Wilhelm gibt sich die Ehre. Wenn man die Familie um eins vermehrt hat. Wollte nur meine Freude ausdrücken, dass ein weiterer Krupp auf Gottes Erdboden eingetroffen ist. Darf ich mal? Alle Achtung, Krupp! Strammes Kerlchen, das Kerlchen! Du! Wie heißt er denn? Friedrich Alfred. Aber wir werden ihn Fritz rufen. Tatsächlich? So wie ihr... Na, wie heißt das Ding denn noch? Der Dampfhammer im Hammerwerk. Ja, so. Na, wenn das mal kein würdiger Pate ist... Hast du das gehört, Fritz, dass deine Eltern dich genauso hochschätzen wie ihren Dampfhammer? Melde, Majestät, untertänigst, es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen zukünftigen perversen Homo. Na, sowas. Ich höre gelegentlich von einigen meiner Herren Offiziere, dass sie solchen Neigungen nachgehen. Unverständlicherweise, wenn sie mich fragen. Aber wie es so schön heißt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und solange es nicht rauskommt... Sie sollten ein Auge darauf haben, Krupp, dass er seine Neigung, falls sie ihn denn tatsächlich irgendwann plagen sollte, nur privat und nicht auch öffentlich betreibt. Falls und tatsächlich, selbstverständlich, Majestät. Mein Kind ist völlig gesund. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso mein Kind einer Perversion verdächtigt wird, wo es noch nicht mal laufen kann. Es ist ja nur falsch. Wir wollen ja hoffen, dass er nicht wirklich so wird. Oder sich doch jedenfalls ein bisschen zusammenreißt. Privat sind sie ja oft recht possierlich, die Homos. Also passen Sie gut auf ihn auf, Krupp, dass ich nicht von Amts wegen einschreiten muss. Verstanden? Danke, Majestät. Untertänigsten Dank. Und er? Leidet er ebenfalls an geschlechtlichen Verirrungen oder wieso kennt er sich so gut aus? Wenn Majestät gütigst erlauben, als künftiger Staatsmann habe ich jede Art von Geschlechtsbetätigung abgesagt. So, naja, wenn ihm das gut tut. Und für welchen Staat hat er sich entschieden? Ich werde von Deutschland aus die Welt erobern. Die Welt erobern, so, naja, brav, sehr brav. Sie können weitermachen. Bismarck, Tirpitz, Herr Krupp hat dem Deutschen Reich einen Vorschlag unterbreitet, dem zufolge die Welt... Wie haben Sie nochmal so trefflich formuliert, Krupp? Nach seiner Verwirklichung ganz anders aussieht. Richtig, wenn wir diesen Vorschlag in die Tat umsetzen, würde die Welt gleich anders aussehen, und zwar ganz anders. So etwas will natürlich gründlich überlegt sein, deshalb frage ich zunächst Sie, Bismarck. Hätten wir gerne eine Seeherrschaft, ja oder nein? Eine Seeherrschaft würde dem Deutschen Reich sehr gut anstehen, aber sie wäre natürlich sehr teuer. Keine Seeherrschaft zu haben ist auch sehr teuer. Alleine wie man schon dasteht heutzutage, wenn man keinerlei Kolonien hat, das ist ja direkt rufschädigend. Mit einer Seeherrschaft könnten wir uns nämlich welche erwerben, zu ihnen hinfahren und auch wieder zurück, wie Herr Krupp ausgeführt hat. Von den Rohstoffen, die in so einer Kolonie vorhanden sind, einmal ganz abgesehen. Also, zweitens, Bismarck... Hätten wir gerne eine Kolonie oder zwei oder drei? Unter dem Gesichtspunkt der Rohstoffe wäre eine Kolonie natürlich wünschenswert. Oder zwei oder drei, wie Sie richtig sagen. Und das weltpolitische Gewicht des Deutschen Reiches würde sich natürlich auch erhöhen. Der Engländer müsste Salut schießen, wenn wir bei ihm vorbeikommen. Wie bitte, Majestät? Nur so eine Erwägung. Machen Sie weiter, Bismarck. Ich gebe allerdings zu bedenken... Verderben Sie mir jetzt nicht wieder die Laune, Bismarck! Ich bin ja nur der Sprecher der Realitäten. Dass wir ganz von vorne anfangen müssten. Selbstverständlich fangen wir ganz von vorne an. Das ist ja der Reiz an dem Vorschlag von Herrn Krupp. Von hinten anfangen können wir immer noch. Dass wir insofern ganz von vorne anfangen müssen, als wir ja so gut wie keine Schiffe haben. Ich will uns gar nicht erst mit den Engländern vergleichen. Sehen Sie, Krupp? Aber sogar die Italiener haben ja mehr Schiffe als wir. Da sagen Sie es doch selbst. Worauf warten wir dann noch? Treffliche Idee, Krupp. Tirpitz. Majestät. Ab sofort wird alles mehr bei Ihnen. Mehr Schiffe, mehr Matrosen, mehr Kapitäne, mehr... Was gehört sonst noch zu einer Seeherrschaft, Krupp? Das werden Sie doch sicher auch bereits durchdacht haben. Schiffskanonen. Granaten für die Schiffskanonen. Gehärteter Stahl für die Panzerung des Schiffs, sodass die Granaten der anderen Seite sie nicht durchschlagen können. Was die anderen Seemächte auch so haben, eben nur ein bisschen besser. Dass wir ihnen in Zukunft angemessen antworten können. Dass wir ihnen antworten können. Einfach großartig, Krupp. Tirpitz, wir schaffen uns ab sofort eine richtige... Na, wie heißt das nochmal, wenn man mehrere Schiffe hat? Na? Flotte. Ich sehe, in Ihnen habe ich den richtigen Mann. Flotte. Allein das Wort schon. Also, Herr Krupp wird uns eine Flotte bauen. Und Sie machen mir den Admiral. Und dann geben wir den Seemächten eins auf die Nase. Vor allem diesen eingebildeten Engländern. Die werden erstaunen, wenn sie da auf ihrem Kreidefelsen stehen und denken, dass bis zum Horizont alles bloß Englisch ist. Und auf einmal ruft da unten jemand, Ahoi! Und ich bin es! Ein einfacher deutscher Kaiser. Und dann eine eigene Seeherrschaft. Das hat es ja noch nicht mal unter Karl im Großen gegeben. Ordonnanz? Zu Diensten, Majestät. Bringen Sie mal einen Admiralshut für den Herrn Tirpitz. Aber einen, der ordentlich was hermacht. Und zwar subito. Bitte gehorsamst um Vergebung. Das ist italienisch und heißt sofort. Italien erobern wir dann ja auch, was, Bismarck? Die werden sich wundern, wenn wir mal nicht über die Alpen, sondern von der Meerseite herkommen, was? Italien gibt es in dem Sinn noch gar nicht, Majestät. Mit Verlaub, Majestät. Herrgott, noch mal! Sie sind heute aber auch griesgrämig. Dann gründen Sie es eben. Wir haben gemeinsam ein ganzes deutsches Reich auf die Beine gestellt. Da werden Sie doch wohl noch so ein läppisches Italien hinkriegen. Wozu sind Sie schließlich Außenminister? Eben haben Sie noch gesagt, England. Irgendwo muss man ja mal anfangen, wenn man eine Seeherrschaft will. Und am besten bei England, weil die sie ja haben. Und dann eben Italien, Frankreich, Österreich. Österreich wird uns irgendwann schon ganz von selbst in den Schoß fallen, Majestät. Das ist doch kein Grund, so ein sauertöpfisches Gesicht zu machen, Bismarck. Das ist doch ein Grund zur Freude, wenn uns dies und das ganz von selbst in den Schoß fällt. Ah, da ist ja der Hut. Setzen Sie ihn mal auf, Tirpitz. So? Na, so rum, Tirpitz, nicht so rum. So? Na, das sieht doch gleich nach was aus. Richtig nach Seeherrschaft sieht das schon aus. Wenn die Ordonnanz jetzt auch noch die dazugehörigen Schiffe bringen könnte. Sie sind mir einer, Sie sind mir einer. Wann können Sie liefern, Krupp? Fragen Sie ihn doch besser zuerst mal, was es kostet. Meine Güte, Bismarck, umsonst ist er tot. Also, Krupp. Das kommt natürlich darauf an, was Majestät bestellen. Tirpitz, was brauchen wir für so eine Seeherrschaft? Jetzt werden Sie selbst sehen, dass wir das nie bezahlen können. Mein Gott, Bismarck! Wann werden Sie das endlich lernen? Deutschland kann alles bezahlen. Wozu haben wir schließlich ein Volk? Das Volk, Majestät. Nun kommen Sie mir nicht schon wieder mit Ihrem Volk. Also, Tirpitz, nur mal so über den Daumen. Sagen wir, wenn es gegen England geht, braucht man zunächst mal das Gleiche an Schiffen und Feuerkraft wie England. Und dann noch zwei Schiffe dazu. Das müsste eigentlich hinkommen. Das können wir nie bezahlen. Ruhe jetzt, Bismarck! Was meinen Sie damit, Tirpitz? Das Gleiche und zwei dazu? Nur über den Daumen, wie gesagt. Mit dem Gleichen halten wir sie in Schach und die beiden dazu stellen wir in Louvre und Lee und schießen alles zusammen. Und schießen alles zusammen? Trefflich. Ich muss schon sagen, Tirpitz, Sie machen was aus Ihrem Hut. Krupp, der Kostenvoranschlag? 280 Millionen Goldmark über den Daumen. Das können wir nie bezahlen, habe ich doch gleich gesagt. Naja, der Herr Krupp geht natürlich erstmal in die Vollen, obwohl... So eine Seeherrschaft kostet natürlich. Was können Sie uns nachlassen, Krupp? 1 Million vielleicht, Majestät. Höchstens. Das wären dann... Bismarck, jetzt helfen Sie mir doch mal. 279 Millionen wären das dann, freundlicherweise. Jetzt mal heraus mit der Sprache, Krupp. Wie viel Prozent Gewinn steckt da für Sie drin? Na? Na? 100% über den Daumen natürlich. 100? Das ist ein starkes Stück. Also wirklich, Krupp? Das müssen Sie uns erklären, glaube ich. Was sage ich uns? Diesen Leuten im Reichstag müssen Sie das erklären. Oder sogar dem deutschen Volk. Also 100... Wie begründen Sie das, Krupp? Das mache ich immer so. Haben Sie das gehört? Das macht er immer so. Naja, obwohl, wenn er es nun mal immer so macht. Also wirklich, Majestät. Jetzt regen Sie sich nicht gleich wieder so auf. Also, Krupp, wie wollen Sie diesen Profit vor uns begründen? Vor uns und dem Reichstag und vielleicht sogar vor dem Volk, wie gesagt. Aber das Volk braucht sich ja mit solchen Einzelheiten vielleicht nicht auch noch zu beschäftigen. Das hat ja vielleicht genug andere Sorgen, wie ich immer wieder höre. Ich bin nicht nur Fabrikant. Ich bin auch ein nationalgesinnter Fabrikant. Ihren Profit wollen wir erläutert wissen, nicht Ihre Gesinnung, Krupp. Jetzt lassen Sie ihn doch mal. Das klingt doch schon mal gut, Bismarck. Ich habe einen Stahl entwickelt, der von keinem derzeit bekannten Schiffsgeschütz durchschlagen werden kann. Und ich werde als nationalgesinnter Fabrikant darauf verzichten, diesen Stahl irgendeiner anderen Nation zu liefern als der Deutschen. Vor allem nicht den Engländern. Nicht den Engländern. Haben Sie gehört, Bismarck? Das ist doch schon mal sehr gut. Ich erziele dadurch natürlich auch weniger Profit. Und im Profit hat ein Fabrikant ja letztlich seine Bestimmung. Das erklärt schon mal 50% von den 100. Das ist Rabulistik. Profit-Rabulistik. Also mir leuchtet das ein. Besonders die Stelle, wo die Engländer nichts abkriegen sollen. Und die anderen 50%? Majestät wollen so eine Flotte ja nicht nur, dass sie im Bug stehen und Ahoi rufen können. Natürlich nicht. Obwohl, geben Sie mal Ihren Hut, Tirpitz. Sie können sowieso schon mal Matrosen rekrutieren gehen. Das mit der Seeherrschaft machen wir auf jeden Fall, ob nun mit oder ohne Prozente. Majestät! Man muss auch ein bisschen darauf geben, ob man sein Blut in den Adern spürt, Bismarck. Und ich spüre es! Ich spüre es! Weiter, Krupp! Ich werde ein Geschütz liefern, das jeden anderen Stahl als den unseren durchschlagen kann. Und dieses Geschütz würde ich ebenfalls keinem anderen Land liefern, vor allem nicht den Engländern. Haben Sie gehört, Bismarck? Vor allem nicht den Engländern. Macht weitere 50%. Macht insgesamt 100, die ich als Profit in Rechnung stellen muss. Ausschließlich im nationalen Interesse, wie ich ausgeführt habe. Und ich muss dann wieder vor den Reichstag. Sie haben mir doch geraten, diese Quasselbude überhaupt aufzumachen. Jetzt haben Sie den Salat. Oder die Erfindung des bürgerlichen Zeitalters. Hörspiel von Peter Mertesheimer. Es sprachen Krupp, Udo Schenk, Bertha, Dagmar Manzel, Sekretär, Ulrich Nöten, Wilhelm, Felix von Manteuffel, Hitler, Ingo Hülsmann. In weiteren Rollen Wolf Agnol, Hans Bayer, Stefan Bitun, Jens-Peter Fiedler, Rainer Hohmann, Lars Gärtner, Matthias Lange, Alexander May, Michael Schories, Reinhard Schulert, Tom Zahner, Marc Zack. Technische Realisation Rudi Stückrath und Werner Jäger. Komposition und Bassklarinette Michael Riesler. Trompete Bill Forman. Posaune Mike Svoboda. Lochkartengesteuerte Drehorgel Pierre Charial. Regieassistenz Michael Ogrisek. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.